Warum genau gehen wir hier hoch? Weil das der kürzeste Weg zur Koordinate des Caches ist, den du enträtselt hast. Ach so, bin ich doch noch schuld. Und das ist da an der Bank oder was? Nee, das ist da oben. Was? War ein Scherz, oder? Nee, ne? Find der lustig. Hat selber kaum Luft, aber muss auch noch lachen. Oh. So, hier jetzt. Häuschen? Nee, Dose? Nee, der, die ist nicht hier. Nein, die ist nicht hier. Fuck. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 149. Wie ihr bereits ahnt, waren Frank und ich in diesem draußen und wer Franks Podcast hört, weiß gegebenenfalls auch schon warum. Falls nicht, hier des Rätsels Ursache. Es fing am Samstag schon sehr schön an, da waren wir mit Andreas und seiner Holden hier ums Dorf herum unterwegs und da die beiden uns ja zum Geocachen oder wie auch immer man das sagt, verführen, so war es uns eine Freude als Newbies den beiden mal hier und da zu zeigen, wo wir auch schon was gefunden haben. Naja, nicht ganz selbstständig ein Cache, da haben wir dann Hilfe bekommen vom Andreas, ein Rätsel zu enträtseln, weil das ist alles ja so Neuland für uns, wie macht man das und so weiter. Was Frank glücklicherweise verschwieg, ist, wie es uns dabei ergangen ist. Glücklicherweise deshalb, weil diese Konserve sonst keinen Inhalt hätte. Doch hört selbst. Welches Auto war es denn mit dem Vogelschiss? Der Forester oder der? Sorry, Den haben sie uns ja auch zugepflastert gehabt. Hast ja gesehen letzte Woche, ja. Ne? Ja, die Kraniche. Das ist auch. Aber ein Großteil ist ja immer noch drauf. Ja, das ist auch nicht so mal eben mit dem Läppchen zu machen, glaube ich. Dafür habe ich meine Works. Muss man schon mal da, wo die Bürsten rotieren. Aber die hat auch Hartschiss auf dem Auto, ne? Da ein Würstchen, da. Das sind so. Mini-Kackis. Gut, du gehst vor? Ja. Irgendeiner geht ja immer vor. Wir gehen jetzt einen Hohlweg entlang gleich. Einen Hohlweg? Ja. Der gehört zur Erzstraße hier in. Das heißt, da haben die früher immer mit den Pferdekarren von Forst das Erz runtergefahren. Hier an der Wiel. Okay. Und an der Wiel, da stand eine Schmelze, da haben die das dann direkt weiterverarbeitet. Aha. Da, wo die Schmelze stand, da war zuletzt ein Baustoffhandel. Wir gehen berghoch. Ja, muss mal gemütlich angehen heute. Ja, siehst du, und das passiert, wenn du es nicht wegmachst. Ja, so sieht es dann aus. Dann ist der Lack ab, sozusagen. Ja, wir haben ja noch echte Wiese. Ja, das war früher ein Ascheplatz und dann gab es irgendwann mal so Fördergelder und so. Und dann haben die überlegt, was machen wir, Kunstrasen oder Wiese. Und dann hat man sich für Wiese entschieden. Aha. Hat aber nicht bedacht, dass dieser Platz den größten Teil im Schatten liegt. Weswegen die jetzt ein Problem haben mit der Rasenpflege. Weil sie wächst oder ja, nee, weil sie Moos haben. Die kriegen Moos, müssen sie viel manuell belüften. Aber dafür ist er grün. Aber auch nicht. Was sind denn das jetzt für, wie albern diese Gambionen. Hier war früher die Feuerwehr, die war ja sagen, der Feuerwehr, moin. Moin. Die hatten dann ihre Fahrzeuge da untergebracht. Und direkte Nachbarn von uns, die haben früher hier in dem Haus gewohnt. Ja, schöner Steingarten. Jetzt geht's zum Friedhof. Jetzt geht's zum Erz. auf den Hohlweg der Erzstraße. Ich habe vergessen, wie sie genau heißt. Müsste ich nochmal bei den Kulaks nachgucken. Mit Quelle. Die müssen. Wir haben gar nicht geklatscht, ne? Warte. Mal stehen. Das war jetzt nichts, aber. Ja. Reicht. Wird schon irgendein Peak gegeben haben. Auf ja. Wie sagst du immer? Es ist Samstag, der 22. Juli 2023. Ja, und wir stehen neben einem Mückenbrutgebiet, was in erster Linie aus Entengrütze besteht. Ekelhaft. Ja. Das ist, wenn man einen Teich nicht mehr benutzen möchte, dann sollte man ihn eigentlich auch so leer laufen lassen, dass genau das nicht passiert. Ja. Das sind ja mehrere. Hier sind übrigens die Startkoordinaten für diesen einen Rätselcache, aha, den ich dir geschickt hatte. Die sind okay, genau hier. War das hier eine Wäsche gewesen mal? Nee, das waren Fischteiche. Ja, hier wegen dem Gemauer und. Ja, das ist. Ah nee, das ist nur der Mönch und da haben sie da nur Steine hingepackt. Genau. Bescheuerte Trennung. Ja. Ja, der Kleine wahrscheinlich zur Aufzucht oder zur Randzucht von den Kleinen. Genau. Und dann wurden die umgesetzt. Und dann rüber auf den nächsten Teig. Ja, da wurden sie dann irgendwann wieder rausgeholt und geräuchert. Guck, hier waren geangelt. Auch Löwen unterwegs. Ja. Hier haben Löwen echt den ganzen Weg umgegraben. Mann, Mann. Das ist ja richtig schlimm. Sogenannte Wühllöwen. Ja. Der Forster Wühllöwen. Und Wildlöwen. Ganz? Ja, ja. Das ist der sogenannte Löwenaufbruch hier. Ja, die haben hier richtig gewühlt. Ja. Haben die hier umgepflügt? Hölle Böhm. Jetzt weiß ich, warum das ein Hohlweg ist. Weil, das hat gar nichts mit den Karren zu tun, sondern. Nee, das haben die. Das haben die Wildschweine. Haben die Löwen gemacht, die Wildlöwen. Wildlöwenschweine. Mhm. Die wilden Löwen, diese Schweine. Berliner Wildlöwen. Bis hierhin ist er gekommen. Oh, hier sieht ja wieder spannend aus. Hier hat's wieder. Also hier. Wieder mal. Ja, aber für mich sieht das so aus, als wäre das hier der Wechsel, wo die runterkommen. Ja, könntest du recht haben. Das ist ja auch so breit. Ja, ich meine schon. Ne? Hier hängende Bäume über auch. Den Weg. Ja. Ja, so eine Rotte, die kommt ja meistens nicht so hintereinander, sondern die kommen ja nebeneinander mehrfach. Und das passt hier sehr gut. Jetzt kann ich hier schon wieder dem Sauerländer Gebirgsverein schreiben, dass sein Wanderweg in desolatem Zustand nicht ist. Begehbar ist. Das sieht ja auch geil. Ja, hier das ist war jetzt doch dann das Wasser, was dann danach ja gelaufen ist. Ne? Genau. Entlang einer Regenrinne, dann losgetretenes Wiesen und nennt man das denn? Grasnarbe. Grasnarbe? Das heißt Grasnarbe. Man ja weiß nicht. Oh, hier ist auch viel Moos los. Das habe ich ja so auch noch nicht gesehen. Schick. Scheint ein ziemlich zäckiger Weg zu werden. Mal gucken, wie hoch das hier ist, ne? Ja, das wird ordentlich hoch. Also das ist mit Sicherheit die landschaftlich schöne Strecke, aber. Hey, wo krabbeln Sie denn? Das Schöne ist, es geht ja irgendwann auch den Berg wieder runter. Ja. Und ewig rauscht die Autobahn. Die kannst du hier nicht wirklich gut abschütteln, ne? Das ist, da muss man schon weit Richtung Ründeroth oder so laufen, dann hast du ein bisschen Ruhe. Selbst oben auf der Hohen Warte hörst du die ja, ne? Es ist ja hier alles nur Brombeeren und Brennnesseln. Ja. Hölle. Ah. Oh nein. Okay. Ernsthaft? Das war jetzt nicht der Plan. Ich glaube, warte, ich gehe mal eben hier um die Ecke gucken. Wir hätten eine Machete mitnehmen sollen. Das geht aber. Das ist ja mal ein Track hier, wa? Toll. Mach mich ruhig fertig. Oh, das sieht ja auch spannend aus. Zahlreiche Äste frisch abgebrochen. Na gut. Und hier ist jetzt der Hohlweg. Ja. Ja. Da hast du ein Pettling. Da? Ja. Echt? Ja. Da? Da. Soll ich jetzt durch oder durch Zeckenkraut? Die Mutigen holen sich den, um dann festzustellen, dass das Logbuch voll ist. Die Mutigen. Hier sind auch noch Wespen. Wo ist der da? Und zwar links. Links in der Gabel drinne. Noch weiter links unten. So, jetzt vor dir. Da ist nix. Wo, oh, vor mir? Da? Ja. Ach, da unten. Hier unten. Ja, das ist ja nicht vor mir, das ist ja naja, noch neben mir. Entschuldige bitte. Also, toll. Hätte ich mich auch bücken müssen mit meiner Wampe. Habe ich überhaupt einen Stift? So was von. Ich habe einen Stift, guck mal, ich habe einen Stift. Hey. Ein Paddling. Noch unten. Das ist die letzte Gegend hier. Das Problem hatte ich und auch. Und eine Stash Note. Ja, das liegt an der Stash Note. Hältst mal bitte? Ja. Das nennen die hier Logbuch. Da hätte ja auch mehr reingepasst, ne? Ja. Und da haben ja wieder Leute richtig Platz gehabt beim, wer war das? Axo Kuddel? Mann, Mann, Mann. Hupsis. Irgendeiner ist es immer. So. Das schreiben wir uns da mal rein. So. Mhm. Und das ist jetzt dieser Rätsel. Nee, nee, ja doch. Das ist nicht der Rätsel. Das ist ein anderer. Das ist ein anderer, ja. Ist das ein Tradi oder was? Genau. Ah. Der soll dann offizieller Geocache. Mhm. Bonus-Cache. Für? Wie heißt der Berg, auf dem der Abschnitt der Homburgischen Eisenstraße herführt? Ach so. Und dann gibt es hier unten einen Link. Dann kann man da. Ach, ein cooler Cache. Homburgische Eisenstraße, versteckt von cooler Caching. Ja, warte mal, das fotografiere ich mir auch. Oder nee, GC6XHME. Was ist das? Ist die E-Mail. Dreh nochmal um. Ah, Bisbel. Mhm. Ja, Knaller. Sachen gibt's hier. Ah, erst den, ne? Genau, das tun wir direkt parallel mit rein. So. Kann man den nämlich mit dem Finger rausfrickeln. Wir haben einen Cache gefunden und er trägt meinen Namen, unseren, irgendeinen. Die Holde viele. Den auch loggen will. Was? Ob die Holde den auch loggen will. Ja, klar. Ja. Nee, deswegen kannst du es reintun. Ich habe die doch schon reingeschrieben. Wenn wir beide nebeneinander stehen, da ist das normal. Ah. Toll, ich sehe jetzt aus, als wäre ich durch einen Regenschauer gelaufen. Ja. Bin voller Zecken, ey. Guck dir das an. Mini-Löwen. Aha, blutsaugende Mini-Löwen. Was ist denn da oben? Wohnt da einer? Ist das ein Zelt? Hier hat wohl einer irgendwas abgedeckt mit Folie. Ja. Aber das meiste ist hier schon runtergekommen. Weggespült. Oder der hat da die Folie nur zwischengelagert. Da ist oben drüber ist Wiese oder Weide. Aha. Wahrscheinlich hat er da mal ein Silo abgelegt. Nee, ach ja gut. Wo denn? Aber du könntest dir den da hinten, den Paddling holen. Den hat sie doch schon. Den hast du schon. Ja, ich bin zwar nicht Frank, aber nimm den mal mit. So wie er ist. Genau. Gibt nachher bestimmt Fritten, da kannst du da schön die Gabel. Pommes. Pommesgabel. Da kannst du auch die Wildlöwen von dir abhalten, wenn einer kommt. Hier sind ja genau. Überall Löwen unterwegs. Die haben hier nämlich, hast du gesehen, die Wildlöwen haben hier alles aufgebrochen. Das ist total schlimm. Oberbergische Wildlöwen, das ist der Knaller. Also der Paddling, der steckt da so doof drin, ne? Da juckt es jetzt schon wieder. Und das Schlimme ist, habe ich gesehen, da siehst du die Flasche, die saufen auch heimlich. Die Schweine. Und wenn die betrunken sind, sind die total schlimm. Wild. Ja, vielleicht sind die deswegen so wild, oder? Oder wenn sie keinen Nachschub kriegen. So, jetzt juckt es mich auch schon überall. Wegen der Zecken? Ja. Völlig unbegründet, ich weiß. So, und das ist jetzt hier der Weg, oder? Genau, also die Homburgische Eisenstraße, die geht dann, da sind wir jetzt ja gerade drüber gelaufen, ne? Ja. Geht hier runter, dann nach Weiershagen zur Eisenschmelz und dann kam die von hier, von Forst rüber. Der Teil, der ist leider nicht mehr Hohlweg, weil platt gefahren, ne, da gibt's. Die, dann ist der jetzt Vollweg. Diese Homburgische Eisenstraße, die gibt es nur in so kleinen Abschnitten. Ist also nicht hier wie die Zeitstraße, die man auch mal länger laufen darf. Naja, darum heißt die auch Zeitstraße. Weil man da drauf sehr viel Zeit verbringen kann. Ja, da ist oben auf dem Hömel auch so richtig mit Tafel, weißt du, mit so, wo ein bisschen geschichtlicher Hintergrund draufsteht und sowas. Ja, auf dem Hömel haben wir früher immer gestanden, um zu funken. Ja. Da kam man gut weg. Ach, Hömel, Quatsch. Mit dem Auto. Hömel ist wieder so eine Fehlinformation. Unberg? Hohe Warte. Ah, so, hier. Die Hohe Warte. Ja. Ja, nee, der Hömel ist ja da hinten bei. Da, wo das Hömelinchen. Da. Ihres Zeichens Funkerin. Ja, genau. Da haben der Sigi und ich auch gestanden zu funken. Siehste, kennt man. Die Hochspannung nicht weit. Genau. Das sorgt für eine relativ gute Streuung. Ja, das war lustig, wenn je nachdem, wie das Wetter war, wenn du da oben standst und die ging ja wirklich da, die hing ja sehr niedrig drüber. Ja. Und du hast eine normale Leuchtstoffröhre in die Luft gehalten. Ja. Da fing die an zu glimmen. Die ganze glimmen, ne? Ja. Ja. Das war lustig. Da konntest du dann Darth Vader spielen. Aber man sollte damit nicht hauen, weil dann waren immer überall Splitter. Das war doof. Freigesetztes Quecksilber. Ja, auch. Das hatten die ja in Spanien. Da war ja noch bis vor ein paar Jahren, ja, jetzt ist wieder, ich weiß nicht, wann vor ein paar Jahren war. Also, ja. Die hatten ja einen Quecksilberbrunnen. Also so ein Springbrunnen, wo Quecksilber lief. Das haben sie dann irgendwann auch mal festgestellt, dass das vielleicht nicht ganz so gesund ist. Nicht so clever. Ja, aber das war relativ spät. Hast du dieses Bild gesehen, was durch die Medien ging? Hier durch die... Stopp mal. So Zwitscher und alles. Aber der passt doch. Nein, mit diesem Schokoladenbrunnen, wo dieses Schild davor, bitte keine Geschlechtsteile in den Schokoladenbrunnen halten. Das ist der Knaller. Ich habe so gelacht. Das ist wieder in meiner... So, jetzt kommen die Holden mit der Angelgabel. Ja. Und jetzt tut... Warte mal, lass doch erstmal ein bisschen was abbrechen von der Gabel. Nee, das ist super. Nimm genau das Ding, was jetzt... Nee, was nach rechts geht drauf. Soll ich oder ja, willst noch du? Mal, noch mal, du musst ihn auch wieder aufheben. Jetzt nehmen wir den hier so runter. Fuppi, der Frank, der kommt jetzt dran. Hast du den ab? Die Holde schreibt... Hier ist Stift drin, hier, da, vorderes Fach aufmachen und dann, da war doch der Schwarze daneben. Naja, nimmt halt irgendeinen. Wenn er nicht schreibt, nimm den anderen. Ja, du nimmst den blauen, weil wegen der Farbe. Badabi, badabum. Ich öle. Und das, wo ich es heute schon fast als kalt empfinde. Ich schwitz wie ein Schwein. Aber du schwitzt ja auch zuweilen, ne? Du hast ja auch Patina ja, in der Mütze, ja. Ne? Ist, man sieht es deutlich, ich kann das nicht verheimlichen. Auch ein Unterstrich? Unterstrich, ja. Und dann wieder einer, ne? Ja. Ja, du kannst auch Paul Schmirolanski schreiben, du hast es signiert. Du musst nur wissen, wie. 22. Ja. Boah, mit Datum muss es ja. Die Uhrzeit lassen wir uns mal. So wollte ich da reinschreiben. Sorry. Wir sind immer Platz sparen unterwegs. Ja, bei den kleinen Logbüchern. Ja, das geht ja noch. Aber ja. Wer pfiffig ist, wird das schon irgendwie. Ja, gut, ich. Wann wurde er denn zuletzt mal einer geguckt? Und? Ne, ein Video wollte ich jetzt nicht davon drehen. So toll ist es nicht. Angelcatch. Wow. Jetzt sind wir unter die Angler gegangen. Das Ding, ne? Ja. Das lasse ich jetzt exakt hier liegen. Ja. Ich hatte gerade gedacht, ich sehe es. War der da liegen? Das könnte passen. Der sieht gut aus, ja. Oh, guck mal hier, die Profis mit Stempel. Ja, das haben wir auch. Aber es gibt ja Leute, weißt du, die stempeln dann so einen 5-Zentimeter Stempel in so ein Nanolog-Buch rein. Und alle anderen können nicht mehr, weißt du, so, das ist sehr verpönt. Ich würde jetzt sagen, ich weiß nicht, was ein Nanolog-Buch ist. Nee, also für ein mich wäre das schon Nano. Nein, das ist ein Mikro. Das geht noch kleiner? Ja. Krass. Aber der Nano ist aber auch ein Mikro, weil es gibt kein Nano-Icon. Ja. Deswegen, so, wollte man immer haben, aber gab es nichts. Auf den relativ weit vorne, danke. Ist da mit dem Stereo-Gucken wieder schwierig. Ja, hast du. Hängt. So. Hammers. Hammers. So. Dann. Ah. Ja. Okay. Ich glaube, bis knapp 1000 Zimmer gekommen, danach hat es. Jetzt müssen wir links runter. Ah, jetzt geht's hier wieder runter. Gefällstrecke 8%. LKW bitte runterschalten. Da sind wir eben hergefahren. Ich bin mir sicher, da sind wir eben hergefahren. Das nehme ich mal fast an. Über Kaltenbach? Ja. Ja. Nee. Nee. Nee, Autobahn. Ach so, weil. Weil dahin ist ja gesperrt. Das richtig, hab ich mir, das richtig. War mir. Das richtig, war ja letzte Woche auch schon. Ja. Ne? Da ich mich so geärgert, dass ich durch Forst fahren musste. Ja. Da durch diese Dauer-30er. Mit Schwellen. Mit Bumps. Ist das auch ein Cash? Nee. Das ist nur eine Verpackung. Werden Sie Ohrenzeuge, wie wir überfahren werden? Das Abladen von Gartenabfällen, Schutt und sonstigen Abfällen ist verboten. Stadt Wiel der Bürgermeister. Ja. Und klar, das ist total lächerlich, weil kein Mensch und kein Bürgermeister geht hin und laminiert irgendeinen Rotz und schraubt das auf ein Holzteil an einen Baum. Und nagelt der lässt das an. Der lässt ein richtiges Schild machen. Genau, für viel Steuergeld. Da hat doch wieder einer gelogen. Was ein Schwätzer. Man so alles glauben kann oder soll. Ja, echt. Ab mit Beule. Ab. das ist schon Lack. Interessant, wie ab. Man auf der Höhe so eine Beule hinkriegt. Ja. Kollision mit einem Großfahrzeug. Nö, wahrscheinlich irgendwie was man nicht gesehen hat. Ne? So. Ja. Das ja, kann so ja hier auch Posten so ein... Posten oder Vollport. Ja, so. Irgendwie sowas. Ja, dann hat man halt einen Knick in der D-Säule, ne? Oder... An den hatten ab eigentlich eine D-Säule. Nee, der hat, glaube ich, nur eine C-Säule. Ne? Dann ist der Schluss. Geht nur bis C. Der geht nur bis C. Zu mehr hat es nicht gereicht. Ab in den Autohimmel. Die werden die eigentlich noch hergestellt? Nee, ne? Die sind ja jetzt alle abgelöst durch diese neue Beschriftung. Oder wie sagt man, Nomenklatur? Heißt das so? Welche Nomenklatur? Die von VW. Was ist das denn für ein Auto? Warte. Ja. Ein Toyota. CHR. Interessant. Und der hat mit den dem Griff von ne? der Tür. Eben, da habe ich mir auch gesagt, ey, ja. Wie, warum? Hybrid. Naja. Hybrid. Gibt auch schöne Autos. Hier wohnt ein Fan des ersten FC Köln. Aber sowas von. So wie man das im Zaun sehen kann. Der kann das kaum verheimlichen. Nee. Kann er nicht. Ach, guck. Eine Mischmaschine für Selbstabholer. Und da ein Kinderbaumhaus, ein Kinderspielhaus mit einem eigenen Postkasten. Ja. Eine Notiz machen. Dacia Jogger. Der ist ja fast wie der Logan, nur wie länger. Wie der Logan, ne? Ja, flacher, aber länger, oder? Aber da kriegst du richtig was rein. Da kannst du den Jogger reinlegen. Ist quasi ein Mikrocamper. Gut, die Stehhöhe ist eher mäh, aber... Ja, gut, ist wieder was zum Reinkriechen. In den Dacias muss man drin gesessen haben, um zu beurteilen, ob das was ist. Ich hatte letztens mal einen Dacia geliehen. Das war so eng und kantig, also war nicht angenehm zu sitzen in dem Auto. Hm. Jetzt geht es noch weiter hoch. Alter Falter. Über die Höhen. Also einer hat irgendwo ein Zebrastreifenschild gekriegt. Und eine ganze Menge andere Schilder von Straßen und Autoschilder. Oder der hatte einen argen Wechsel an Fahrzeugen. Nee. Also, und Wohnorten. Ich würde sagen, lustig. Hier findet man die Schilder, die man sonst irgendwo sucht. Und hier in der Garage sind 40 km/h als höchste Geschwindigkeit vorgeschrieben. Mhm. Tja. Da ist die hohe Warte. Ich weiß. In der ganzen Schönheit. Da war auch mal ein Cash. Und da hoch zu latschen, ist das von dem Autobahnparkplatz aus, also vom Zubringer, das ist echt Qual, genau. Ja. Sehr steil und sehr lang. Und sehr ausgewaschen. Ja, da gehst du einen Schritt vor und rutscht währenddessen einen halben wieder zurück. Ja. Bin ich mit dem Net mal raufgegangen. Da waren wir echt fertig, als wir da oben ankamen. Ich war immer fertig als Junge. Da war ich gut im Training, also für meine Verhältnisse. Aha. Piep. Da sitzt er jetzt. Macht aber komische Töne. Die Hütte, da ist ja auch lustig mit dem Türmchen. Ja, ne? Oh, ein Grünspecht. Ja. Entschuldigung. Ja, es ist ein Grünspecht. Den habe ich aufgeschreckt. Der war bestimmt da in der Baumhöhle. Im Grünspecht versteckt. Findet sie jetzt einen Cash? Nee. An der Bank. Meine Holde, die sammelt schon mal irgendwas. Dann hat sie irgendwelches Saatgut. Oder wird auch schon mal unterwegs ein Blumensträußchen gepflückt. Und wenn die Wanderung dann zu lange gedauert hat, dann wird er schon weg. Ah. Während wir unterwegs sind. Das ist auch immer schön. Muss man sich die abgerissenen Spitzen unter die Zunge legen. Dann kann er Speichel saugen. Schau. Speichelsauger. Hier ist ein offenes Wohnmobil. Das ist doch eine Einladung. Camping in the Wild. Naja. Guck doch mal, ob der... Hi. Hallo. Fahrt ihr los, oder? Ja, genau. Ah ja. Ja, dann schönen Urlaub euch. Danke. Doch nichts zu klauen. So, wird jetzt. Die haben ja einen Schleifstein da und einen Anker. Ja. Wieso haben die einen Anker und wir nicht? Ja. Das. Hier müssen wir hoch. Was? Willst du mich verarschen? Es geht nochmal hoch. Oh, Alter. Wir rennen hier. Was steht da? Vorsicht, wachsamer Nachbar. Ah. Wie kannst du? Ey, voll in der Sonne. Ein Berg hoch. Über Wiese, Wald und Feld. Ja. Wir trampeln durchs Getreide, wir trampeln durch die Saat. Hurra, wir verblöden, für uns bezahlt der Staat. Ah. Das ist aus Männe. Ja, hilft nur eins, langsam gehen. Ne? Wie hieß das beim Bund bergauf? Kleine, schnelle Schritte. Oh nö, und auch noch Gäule. Wo es Gäule gibt, gibt es Pferdebremsen. Ja, schnell weg. Ja, weg. Bitte nicht füttern, tödliche Kolikgefahr. Krieg ich die Kolik, wenn ich das Viech fütter? Achtung, Elektrozahn. Warum genau gehen wir hier hoch? Weil das der kürzeste Weg zum nächsten, zur Koordinate des Caches ist, den du enträtselt hast. Ach so, bin ich doch noch schuld. Und das ist da an der Bank oder was? Nee, das ist da oben. Was? Ein Scherz, oder? Nee, ne? Find der lustig. Hat selber kaum Luft, aber muss auch noch lachen. So, hier jetzt. Häuschen? Nee, Dose? Nee, der, die ist nicht hier. Nein, die ist nicht hier. Fuck. Da? Wir gehen den geteerten Weg entlang, ein ganzes Stück in den Wald rein und ungefähr da ist der. Frau? Wenn der da zu anstrengend ist. Kannst gleich mal ein Video machen. Von hier. Ja. Wir gehen da den Weg entlang und da hinten rüber bis ungefähr da. Weißt du, ich... Also, ich mache jetzt ein Video. Wir gehen jetzt hier so und dann so darüber und dann da diesen Weg da lang bis da oben und dann nach da. Und da ist die Dose. Machst du ein Foto? Von wem? Von mir, von da hinten. Diesmal mit Aussicht. Ja, die ist wirklich sagenhaft schön, die Aussicht hier. Die ist so schön. Sagenhaft schön. Guckst du. Ja, und die Landschaft ist auch drauf. Kannst du das alte Heimatdorf sehen? Also die Aussicht ist ja echt schön hier. Oberbandenberg, ne? Ja. Da ist die Realschule, ehemalige, wie heißt die jetzt? Top. Die Sekundarschule ist das doch. Ja, geworden. Genau. Ja. Aber wie die heißt, weiß ich nicht. Das ist direkt da an dem Berg, dieses graue, was da vorguckt. Und wir gehen auch hier genauso zurück, oder was? Nee, wir gehen über Helmerhausen zurück. Das ist dann noch ein Berg weiter? Nein, da geht's nur bergrunter. Ah, okay. Langsam scheint er es zu verstehen, wie ich ticke. Bergrunter ist gut. Jetzt stehe ich hier oben inmitten einer Wiese, vor mir grün, hinter mir noch hoch ungemäht, mit einer bombastischen Aussicht und fühle mich, als wäre ich gerade aus einer Badewanne. Aber einer, die nicht Eiswasser enthielt. Richtig. Das ist hier irgendwie so leicht warm, feucht. Ah. Nee. Warum habe ich jetzt genau diese Mütze an? Ja, zack, ziehe ich die Mütze aus, fliegen die Raben weg. Das will mir auch was sagen, ey, oder? Mann, das ist echt bitter. Mich disst hier aber auch jeder. Saatkrähen lachen den dicken, alten, schwitzenden Mann aus am Ende des Berges. Ah. Ist das der Dorf-Milan, ja? Das ist der Dorf-Milan. Da ist er wieder. Ist ja schön. Der hat schon in der letzten KRD-Ausgabe geschaut, was wir da so inspizieren. Es raschelt das Gras. Mhm. Ackerwinde in der Wiese. Da sieht sie hübsch aus. Auch im Acker auch. Aber bei uns auf der Wiese ist die jetzt auch in letzter Zeit. Ach, guck mal, was hier Mäuselöcher sind. Wahnsinn, ne? Und hier sind sehr viele Fliegen und guck mal, was hier sehr viele Grashüpfer sind. Oh. Hier, egal wo du gehst, guck mal hier. Der hat jetzt mit einem Sprung mal locker einen halben Meter gemacht. Ja, die haben wir früher immer so gefangen. So aus mit der Hand. Nee, du wartest, bis sie auf so einem Halm sind und ja, dann ganz schnell so grapsch. Und dann hatte ich so einen Schuhkarton mit einer Klappe, ja, habe ich mir gemacht. Und da habe ich die dann reingetan, weil ich die zum Angeln gebraucht habe. Ach. Mhm. Grashüpfer an den Haken von einer Fliegenrute. Ja. Und dann zack im Bach, Forellen, das war schick, da standen die drauf. Ja, jetzt raschelt nichts mehr, jetzt sind wir hier auf Teer, ja, so schnell geht das. Etwas unangenehm. Was macht denn hier pling, pling, pling? Hörst du auch? Ja, Wind. So ein vielleicht Windspiel eine Fahnen, oder sowas? Ja, entweder ein Windspiel oder eine, oder ein einer Fahnenmast? Hat einen Fahnenmast und hat da einen Karabiner, der dagegen dengelt. Ja. Habe ich ja zu Hause auch, freuen sich die Nachbarn, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Ich hatte mal so Nachbarn wohnen, so unterhalb. Und dem sein Schlafzimmerfenster ging in Richtung unseres Gartens. Aha. Und der kam irgendwie auf den Fahnenmast nicht klar. Weil der schlief immer mit offenem Fenster. Pling, pling. Dann macht er das schon mal pling, pling. Und dann quatscht er meine Holde an. Ja, das wird ihn also stören. Und da könnte man was machen. Er wird das auch selber machen. Mit Kabelbindern. Aha. Also, dann bleibt wenn die Fahne aber Langzeit oben. Ja, aber wenn eine Fahne dran ist, macht es auch nicht pling, weil dann, nee, dann hast du ja Zuck, hängen ja die, ne, so. Ja. Habe ich auch nur gesagt, wenn der Hansel mit Kabelbindern auf mein Grundstück kommt. Wenn der bei meinem Fahnenmast geht. Dann sind die Kabelbinder nachher nicht am Fahnenmast. Ja. So viel ist sicher. Nö, das lässt er besser, aber der wohnt schon nicht mehr da. Wir passieren hier zur Rechten, wenn wir jetzt hier reingehen würden. Ja, ja. Was wir nicht tun. Das nennt sich in den Spülteichen. Ah, das heißt, das war von der Erzwäsche? Genau. Ja, und das sind drei Stück. Zwei davon sind kaputt. Die sind mal... Wie weit ist das? Ah, das ist ein gutes Stück da rein und das ist auch wirklich richtig Zeckenhausen. Ne? Okay, ja, dann... Also im Herbst gucken wir uns das an. Das ist gut. Zwei davon sind kaputt. Ja. Die haben damit sogar mal geschafft, hier Forst zu fluten. Ah. Da hatten ein paar, das steht in der Chronik von dem Dramender Höher Heimatverein. Das sind diese Teiche hier. Darf ich mich mal kurz aufstützen? Ja. Hat sie gedacht, da ist ein Stein unter dem Schuh. Nee, es fühlte sich so an, als würde sich die Sohle auflösen. Ja. Oh. Ne, ab einem gewissen Alter kann das ja schon mal passieren. Hast du eine Vibram-Sohle dann? Ja. Ein Auto? Ja. Das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Man sollte nicht meinen, welcher Förster ist es? Hallo? Ist im Leben kein Förster. Kein Förster. Ja, und der dritte Teich, der ist noch befüllt. Da stehen Erlen in dem Teich. Sieht wunderschön aus. Den haben wir im Winter mal, sind wir da lang, der Nett und ich. Da war das gerade drüber gefroren. Herrlich. Schön. Wirklich herrlich. Ja, das hat dann was. Ja. Und hier wird ja der Wald gerade von dem Totholz befreit. Um mal positiv zu wenden. Und ja, wobei Totholz ist ja... Wichtig. Ja. Und in dem kleinen Laubwald, da ist ein Angelteich, wo sie einen Baumstumpf als Sitz ausgesägt haben. Und da habe ich mal mich spaßeshalber auf diesen Sitz gesetzt und ein Foto machen lassen. Ja, genau. Da erinnere ich mich dran. Das hat so manchmal auch mal im Blog oder oder auf Telegram irgendwo zumindest. Habe ich es mal versendet. Ja, so einen ähnlichen Sitz hatten wir ja auch neulich oben im Urlaub. Da hat auch einer aus so einem Baumstumpf so einen Faulstich. Ja, die stechen auch, durch das T-Shirt unten. Weg. Jetzt ist er. Wo ist er? Hinten durch. In die Richtung. Dann gucken wir, ob er da irgendwo ist. Nein. Weil dann töten bitte. Du darfst gerne unkontrolliert draufschlagen, weil ich sehe ihn dann nicht. Aber der muss weg, weil die lieben mich. Weißt du dann, wo er war? Ja, aber die lieben mich. Boah, jetzt haben die das hier auch noch alles weggemacht. Was ist denn das für ein Riesenloch da? Das ist, ja, da steht Wasser an in dem Loch. Aha. Da war ich im Herbst, habe ich auch fotografiert gehabt. Und hab erst gedacht, das wäre eine Kaule. Da ist er, ist immer noch da. So, warte. Der ist aber lästig. Ja, hauen weg. Zack. Yep. Ja, das war aber nicht der von eben, das ist ein kleinerer. Ja, daraus selber. Ja, da ist er, tritt drauf. Wir müssen hier weg. Ja. Da habe ich erst gedacht, das wäre eine Kaule. Und dann bin ich da hingelaufen und habe festgestellt, nee, das Ding ist komplett voll Wasser. Ja, vielleicht ist das noch ein alter Schacht. Könnte sein. Verbrochen. Aber warum sollte das da stehen? Da müsste eigentlich auch noch irgendwo ein Wetterschacht sein. Dann müsste nach unten weglaufen. Genau. Was haben die hier weggeschafft, wa? Dieser kleine Tümpel, wo wir im Herbst gestanden haben. Der ist komplett freigelegt jetzt. Du musst ein Stück daneben dem abgesägten Baum, wo das Wanderzeichen drauf ist, wenn du da hochguckst, da ist der. Irre. Meine Güte. Ja, die sind ja auch noch nicht fertig. Bären. Ne? Da ist schon eine Markierung. Mhm. Da geht es dann lustig weiter. Da werden alles Dachlatten. Von wegen, man kann da kein Bauholz draus machen. Das ist Quatsch, ist ideal dafür. Ja. Ist schon trocken. Ja, die Frage ist trotzdem, machen sie es hier oder laden sie die Dinger in Container? Wahrscheinlich. Das Zeug geht nach China. Dann werden die da. Oder so machen Pellets draus. Ja, das ist dann ganz schlimm. Weil das ist ja so schön ökologisch, Holz zu verbrennen. Ne? Das ist ja. Tja, mit dem Rückepferd und der Handaxt vielleicht. Ne? Nee. Und dann ist das auch so. Sie sagen ja, das ist ja hier Kreislauf. Ne? Ja, das ist ja nicht. Doof ist nur, wenn so ein Baum über Jahre CO2 aufnimmt. Ja, du verstopfst den in einem Winter. Und dann den ganzen Baum innerhalb von ein paar Stunden die Scheiße wieder freisetzt. Ja. Plus Feinstaub. Das ist toll. Aber hier ist ja richtig geaast. Das erkenne ich ja hier gar nicht wieder. Ich auch nicht. War hier noch nie. Lacht da wieder. Aber die verstehen was von ihrem Handwerk. Ne? Haben so unten ein paar quergelegt, damit das nicht in der Mutt liegt. Zumindest auf der Seite. Da waren sie was nachlässiger. Ah, guck mal. Unsere Pritsche. Ja, und als nächstes fährt dann hier der schwere Laster hoch und packt sich die auf. Ne? Mhm. Die Kennzeichnung vom Wanderweg haben sie stehen gelassen, das ist schon mal schön. Ah, Absperrband. Das war letztes Wochenende zugezogen, das Band. Ja. Den Weg, den muss ich jetzt unbedingt mal laufen demnächst. Mal gucken, wie das da jetzt ist. Den bin ich bei Schnee runtergelaufen. Da war aber wirklich schwer durchkommen. Das war so dicht bewachsen alles. Und wenn die da jetzt mit der Erntemaschine durchsieht, dann ist das ja alles auf 2 Meter Breite platt gefahren. Da kann man mal Vorher-Nachher-Bilder sich angucken. Geht immer noch bergauf. Was haben wir denn? Hälfte Schrittziel. Ja, dann machst du das jetzt gleich bis Mittag wahrscheinlich voll. Ich hoffe doch. Weil morgen soll es regnen, da komme ich nicht dazu. Ja, hier bemüht man sich zwar den Weg irgendwie mit Schotter zu festigen, aber. Ja, das ist halt dieser grobe Schotter. Ja, das ist nicht der ist so fürs Radfahren halt scheiße. Wenn du hier mit dem Fahrrad herfährst oder so, da kannst du dir sehr schnell einen Platten holen. Ja, oder der Lenker schlägt dir um. Und ja, das geht eigentlich. Ja. Bei den dicken Reifen, aber. Ach ja. Aber wenn der jetzt hier wirklich so einzieht und kriegst nur einen so einen spitzen Stein und der quetscht dir halt irgendwie gegen die Felge, dann ist es vorbei. Aber ist ja auch ein geiler Siefen hier. Schön, ne? Mhm. Ja, das hat was. Ja, der fließt dann hier durch die sogenannten Raukaulen, dann Richtung. Hier sind die Raukaulen. Fischteiche. Genau, hier fangen die an, hier runtergehen die dann. Ah, okay. Hatten wir auch schon mal dazwischen, ne? Ja. Ja, dann wird ja hier auch abgebaut. Ja. Oder wurde abgebaut. Wurde abgebaut, ja. Weil Kaule ist ja immer der Hinweis da drauf. Hinweis auf Bergbau. Und alles unter Naturschutz jetzt natürlich, ne? Naturschutzgebiet Immerkopf. Ja. Zu den Besonderheiten hier. Weitläufige Hangmoore mit im Oberbergisch einzigartigen Pflanzenarten. In der Entwicklung befindliche Heideflächen. Magerwiesenbereiche mit Wacholder. Ein verkacktes Flugzeug, während ich was vorlese. Und Sumpfwälder mit Torfmoorpolstern. So, Regeln. Jetzt. Das sind die Regels. Bleiben Sie auf den Wegen, sammeln Sie keine Pilze und Beeren. Durch Trittschäden können empfindliche Feuchtbereiche stark beeinträchtigt werden. Fliegen Sie nicht. Der Lärm nervt tierisch beim Podcasten. Pflücken, entnehmen oder beschädigen Sie keine Pflanzen. Nehmen Sie Rücksicht auf wildlebende Tiere. Verhalten Sie sich bitte ruhig. Habt ihr das dem Flugzeug mal gesagt? Besonders während der bruten Aufzuchtzeiten führen Sie Hunde an der Leine. Selbstverständlich sind Lagern und Feuermachen nicht erlaubt. Und das andere sollte auch selbstverständlich sein. Werfen Sie keinen Müll in die Landschaft und laden Sie keine Grünabfälle ab. Aber ist der Satz so richtig? Selbstverständlich sind Lagern und Feuermachen nicht erlaubt. Also, ja, also Lagern. Das End stört da ein bisschen, ne? Aber Lagern heißt ja, dass man was ablegt, sich. Nee. Das heißt, dass man sich hier ablegt, also dass man hier zeltet oder so. Ja, dann ist das wahrscheinlich so gemeint, ne? Ja. Und hier ist auch direkt ein Notfallpunkt. Wir befinden uns bei 12-9246-7 GM. Jetzt wisst ihr, wo wir sind. Ja. Die Naturschutzgebiet Kleintierfalle. Also ich verstehe ja nicht, wie man sowas machen kann. Ja, ist ja ein Oberschwachsinn. Also hier hat im Endeffekt, geht hier ein Kanalrohr rein. Genau. Hört ihr das? Und das ist quasi, da sagen sich Hase und Igel gute Nacht, bevor sie dann in das Loch fallen. Es ist also ein Kanalrohr und auf diesem Kanalrohr liegt ein Gitter mit einer Strebenweite ungefähr 10 cm. Ja. Da fällt so ziemlich alles rein. Aber ich nehme mal an, die haben hier das Ding gemacht, damit die Feuchtigkeit bzw. das Wasser von hier da hinten runterlaufen kann. Das heißt, die können da hinten wieder raus. Da ist der Bach verrohrt. Ja. Und wenn sie den Sturz überleben, brauchen sie nur dem Rohr folgen. Ja. Ja gut, das ist jetzt ein Meter ungefähr von der Tiefe, das schaffen können die. Sie aber schaffen, ne? Na, der Downhill-Fahrer vielleicht nicht. Ja, ja gut, dämlich. Dem geschieht's recht, wenn er den Bachlauf runterfahren muss, dann soll er auch bitte mit dem Vorderrad da sich ordentlich einfädeln. Das Problem ist jetzt nur, wenn da jetzt ein Wildschwein runterkommt, ja, und sich ein Lauf bricht. Und sie bricht sich die Haxen, ganz genau. Aber nach was riecht denn das hier? Riecht schon ein bisschen gammelig. Ja. Also es wird hier irgendein. Ah, guck mal. Ach, verendet. Das war mal ein Hochsitz. Ja. Der. Umgefallen. Nee, es riecht hier streng. Oh, nee, guck mal, das ist ein. Nee, ein Gatter. Das ist ein Gatter. Wahrscheinlich markiert das den Verlauf des Naturschutzgebietes oder jemand hat da seinen Wald. Da ist mal irgendwas. Versucht einzufrieden. Ja, möglicherweise. Wenn du sagst Raukaulen, ja, ist das hier irgendwas gewesen aus der Bergbauzeit? Oder besteht halt die Gefahr, dass du irgendwo reinfällst oder so? Also hier steht ja jetzt jede Menge Farn. Wenn der nicht da ist, ich meine, so ein bisschen kann man es auch erahnen, das geht hier schon ziemlich gut abschüssig. Ja, aber Farn ist sehr beliebt bei Wildschweinen, ja, insbesondere Adlerfarn. Und was machen die damit? Fressen. Ah, okay. Gerade im Winter fressen die furchtbar gerne Adlerfarn, genauso wie das Rehwild Brombeeren. Ach. Also Brombeerblätter und sowas frisst. Als Energielieferant. Genau. Und das Interessante ist, wenn du jetzt so eine Straße hast, die durch ein Waldgebiet führt, da hast du ja in der Regel auch Böschungen, ne? Ja. So, oder? Und was wächst da drauf? Adlerfarn und Brombeeren. Wundert man sich über die Wildunfälle, genau. Aber das Wild hat ja gelernt, also es gab früher mal so eine Diskussion, das Wild hat gelernt, dass Autos für Wild nicht schlimm sind. Schlimm sind Fußgänger oder Wanderer oder Pilzesucher, wenn die plötzlich auftauchen. Ja. Das verschreckt die. Die Autos sind für die normal. Das kennen die, ne? Ja. Hallo, guten Tag. Hallo. Deswegen ist das Problem, wenn jetzt das Wild in der Nähe der Straße ist und dann kommt so ein Kescher vorbei, dann weiß das Wild nicht, wohin, genau, und rennt auf die Straße und bumm. Und dann passieren die Unfälle. Ja, aber warum? Weil sie sich halt gerne in der Nähe der Straße aufhalten, aus den eben genannten Gründen. Weil das Futter da ist. Weil das Futter da ist, genau. Muss ich immer mal gucken. Der ist immer noch dran. Hm? Unter dem Baum entspringt so eine Quelle, ja, die war den ganzen Herbst, Winter, Frühling fröhlich da am Sprudeln, scheint aber jetzt im Sommer zu versiegen. Da ist aber ein Hochsitz. Mhm. Hier läuft auch gerne Wasser. Ja, das ist jetzt durch den Farn nicht so gut zu sehen. Interessant ist, dass dann links und rechts neben dem Wasser dann auch so Laufspuren sind. Und da denke ich immer, wahrscheinlich von den Tieren, die zu dem Wasser gehen, um da zu trinken. Mhm. Ist auch so. Ist nach vorne für einen Zaun. Das ist wieder Brücke. So mit so einem Naturschutzgebiet-Zeichen. Aha. Ja, schon wieder Faulstich oder was? Echt? Hier im Wald? Keine Ahnung. Ja, eigentlich eher selten. Da unten an der Wiese, das war klar. Nee. Also ich hatte mal der obere Weg. Wir haben ja unten bei uns die Trasse. Ja. Das war quasi der untere Waldweg. Und dann gibt es noch einen oben, also oberhalb. Und der war auch immer ziemlich stark zugewachsen. Und da gab es auch ohne Ende von den Viechern. Man hatte keinen Grund, da waren also keine Weiden in der Nähe. Aber dann wohnten die da halt einfach. Ja, und es ist halt von Juni bis August. Da sind die so aktiv, ne? Die schlüpfen wahrscheinlich im Juni. Mhm. Und Landschaftsschutzgebiet. Jo. Sieht aber auch schön aus dahinter. Die sind übrigens noch intakt, die Nadelbäume, die da stehen. Auch interessant. Oder zumindest macht das von außen den Anschein. Ja, dann ist das hier nicht sehr trocken. Weil der Bohrkäfer nimmt sich ja gern Holz, was sowieso schon trocken gestresst ist, ne? Ja. Ja, wo er unter der Rinde dann leichtes Spiel hat, weil der Baum sich da nicht wehren kann, wenn da kein Saft fließt. So, meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir den höchsten Punkt dieser Wanderung bei 340 Höhenmetern. Echt? Ja, guck mal, war aber um Brungast war oder auch so hoch, oder? Ja, Brungast hat auch 344 oder so. Ja. Aber da sind wir nicht ganz so tief. Haben wir nicht so tief gestartet? Nee. Wir sind so bei 240 gestartet. Ja, wir bei 150. Ja, ich erinnere mich. Da habe ich auch noch nicht geschwitzt. Vorhin? Damals. TM. Als ich noch nicht so geschwitzt habe. Da habe ich dann einen Espresso gekriegt, danach damit ich richtig schön schwitze. Das ist richtig. Ja. Und dann gehen wir einen Berg rauf. Was sagt mein Puls? Ui. 93. Das geht ja. Spitze war 129 am steilsten Stück. Nee. Doch. Das war, wo ich dir gesagt habe, wo wir noch hin mussten. Das war vor, das die letzten vier Stunden, das war genau vor einer Stunde. War das, vor einer Stunde. Vor einer Stunde? Ja, ich habe hier so die letzten vier Stunden bei mir. Ja. Und das war vor einer Stunde. Das ist dann, wo waren wir vor einer Stunde? Da haben wir ein Espresso getrunken. Aha. Da? Ein Espresso getrunken, siehste. Der Koffein. Hammer. So, hier befindet sich des Rätsels Lösung. Der Catch. Und hier befindet sich auch der Bergische Panoramasteig. Genau. Aha. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich da reingelaufen war. Wahrscheinlich so von da hinten so nach. Nee. Ja, das ist Live-Caching, meine Damen und Herren. Live-Caching vom Feinsten. Denn Jubi überlegt noch, wo er hineingelaufen ist. Damals TM. Ist das da hinten der Baumstumpf? Ja, das war ja so eine Vergabelung. Also ich dachte, da hinten dieser Baumstumpf wäre es. Eine Vergabelung. Verfolgt, das ist jetzt gar nicht so lange her, dass ich hier war. War schon vergessen. Und schon vergessen, ja. Ich denke, die ersten Caches vergisst man nicht. So, ich nehme jetzt mal die landschaftlich nicht so bewachsene Strecke. Die ist zwar etwas länger. Verflixt. Ja, verflixt, sehe ich auch so. Ich glaube, um mich fliegt ein Faulstich rum. Kannst du mal hinten gucken? Ja. Ob da einer ist? Meinst du, ich fände den jetzt auf Anhieb? Bevor der mich sticht. Ist da was? Oder nicht? Okay. Alles gut. Komisch, komisch. Wo war der denn? Sollten wir vielleicht mal auf die Koordinaten gucken? Ja. Ach, das ist gar nicht hier. So. Aha. Tja, dann machen wir jetzt mal Ditte an, Position an. Ah, nee, das ist das Rätsels Lösung. Genau. Aber da ich die Koordinaten angepasst habe, habe ich die geänderten Koordinaten. Jetzt muss ich nur mal wissen, wie der Cache heißt. Oder ich suche Menschenfleisch. Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schubi. Nee, da bin ich jetzt gerade nicht. Nee. Liebes CGO. Da bin ich nicht. Mann. So, dann gehen wir mal nach hier. Aha. Wie hieß denn der Cache? Jetzt erstmal den Filter weg. Alle auswählen. Bam. Filter weg. Alle. So, Kinners. Also, wie ich das sehe, müssen wir dahin. Am Schneesee. Das sind jetzt noch, ja, dann gehen wir da mal hin. 523 Meter. Echt? Mhm. Okay. Ja, das ist der Abzweig da unten. Ja, klar. Genau. Genau, das ist der nächste Abzweig. Das ist der nächste Abzweig. Weil siehst du, ich habe jetzt hier auf CGEO, guckst du? Da ist das Rätselding mit der geänderten Koordinate. Ja. Da ist das Fähnchen. Okay. Siehst du? Dann gehen wir mal dahin. Na, bei mir, weil ich den gelockt habe, ist der in der App jetzt wieder an dieser Ursprungskoordinate verzeichnet. Ja. Deswegen kann ich da nicht mehr drauf um den. Aha. Siehst du? Okay. Dann. Ja, 500 Meter noch. Na ja. Gut. Ja, gut. Also, wenn das so stimmt. Ja, doch, das kommt hin. Da unten ist noch ein Abzweig. Richtung eines anderen Dorfes, in dem ich mal lebte. Ist ja jetzt auch kein Grund für Eile, nicht? Nö, das ist wohl wahr. Das will bestimmt auch wieder keiner hören, wie zwei alte Männer durch den Wald spazieren. Erzähl mal einen Schwank. Das muss ich alles rausschneiden. Stolper, stolper. Das ist das sogenannte Schweigen im Wald. Was wir jetzt. Und Tiefflieger. Ja, und hier überall hingeschissen. Oh, ne? Ein Pferd, ein Pferd. Ich sag ja, als Sauerbraten machen die nicht so viel Dreck. Ich weiß ja auch gar nicht, warum das sein muss. Diese Rumreiterei, weißt du? Ich meine. Du flößt einem Tier Angst ein, damit es sich fortbewegt. Ja. Damit du selber nicht. Ja, und vor allen Dingen, es gibt ja mittlerweile doch Möglichkeiten. Wenn du nicht zu Fuß gehen willst, ja, dann nimm doch ein Fahrrad oder ein Moped oder ein Auto oder was auch immer. Aber du musst dich ja nicht auf ein Pferd setzen. Nein, ich dominiere ein Tier, das größer ist als ich und schwerer und besser. Und dann quälen sie die auch noch über irgendwelche Hürden, wo ein Pferd überhaupt keinen Bock drauf hat von Natur aus. Ja. Ne? Und also müsste man echt mal mit einem sprechen, der das, ich bin ja jetzt auch nicht so von der Fraktion, der das wirklich gerne macht. Ja, aber wie er sich da auch selber versteht. Weil auf der einen Seite, ich verstehe die immer so, dass die diese Tiere total mögen. Ne? Und weißt du, die opfern da viel Zeit und auch Geld und sehen zu, dass der Stall passt und die Hufe in Ordnung sind und so. Also schon, die haben schon eine Liebe zu dem Tier, aber hauen denen dann die Fersen in die Flanke, damit das Tier von A nach B sich bewegt. Ne? Ja. Das ist ein bisschen ambivalent. Also auch, aber wir haben das sprechen. Wir haben das die Pferde geschafft, ohne die Menschen so lange zu überleben. So ohne Ställe und ohne Hufepflege und ohne Hufeisen. Ja. Du musst den Pferden ja Hufeisen draufschrauben, damit die Hufe nicht in den Arsch gehen, wenn so ein Reiter innen drauf sitzt. Ja. Weißt du, oder wenn sie so einen Karren ziehen müssen. Da sind ja nicht die Pferde drauf gekommen, die Hufe zu beschlagen. Das ist jetzt ja wieder, ne? Das ist so, klar. Wahrscheinlich so, solange das Pferd seine eigene Last nur zu tragen hat, reicht der Huf. Ja. Und sobald dann der Mensch sich das zunutze macht, so wie mit allem. Ne? Aber Mensch wozu sich so noch? Zunutze macht, ne? So, und dann hat man viel mehr Pferde, weil die ja für diesen Sport gebraucht werden. Ja. Und die fressen und pupsen ja auch. Also, weißt du, so die, ich denke jetzt mal ökologisch. Also alles, was du jetzt noch mehr züchtest für Sport. Und das ist ja auch wieder so ein Ding, genauso wie diese ich glaube Polo ist das, ne? Wo die auch auf den Pferden rum und dann damit mit diesen Plöngeln. Dann hauen die noch Plöngeln, mit den Schlägern, längste Tiere. Ja, aber weißt du so, warum? Wozu ist das gut? Das ist doch wieder Tierquälerei aus sportlichen Gründen. Geht mir nicht in den Kopf. Genau, und das verbraucht. Genau wie mit Pferderennen, Sulki fahren und so. Ja, aber weißt du, da verbraucht man ja im Endeffekt, um die Sulkis zu machen. Ja. Ne? Das kostet ja auch alles CO2. Die entstehen ja nicht so aus dem Nichts. Die musst du produzieren. Also alle machen mit allem Geld. Aber jetzt komme ich wieder. Autofahren ist böse. Ja, ja, das ist ja meine Schwachstelle, ne? Ja, es ist auch meine Schwachstelle. Ich fahre furchtbar dann, gern Auto. Ja, ich gucke mir auch gerne Formel 1 an. Aber und solange... Und das ist, wenn du mal überlegst, die produzieren diese Kisten aus Carbonfaser. Ja. Die verschleißen da mehrere Tonnen Reifen pro Rennen. Also ja. Gummi. Ja. Der Abrieb, der liegt dann da in der Landschaft um Silverstone oder wo sie herfahren, ne? Ja. Ja, die verbrauchen einen fossilen Brennstoff, auch wenn der Herr Vettel gerne hätte, dass das anders wäre. Aber nichtsdestotrotz, ja, da kommen dann irgendwelche Leute und fliegen ja eine Strecke, die man auch locker, also wesentlich besser mit einer Bahn fahren könnte. Und das mit Sprit, den man, suchst jetzt die Dose. Ja. Also da vorne ist ja ein Baum mit Teilung. Ja, ja. Entweder, ich meine, der da hinten wäre das. Hä? Das muss ich mal gucken. Nicht ideal. Brichst du da jetzt so durch? Ich guck mal, ob ich von da hinten besser rankomme. Ah, ja. Wo bist du denn? Hier. Ah, da hinten. Gut, ich sehe dich. Ich habe den Weg gefunden, wo ich mich nicht bücken muss. Ja, das war jetzt auch sehr direkt und forsch voran. Ja. Hier? Genau. Och. Aha. Eine Dose. Curver nehme ich mal an. Curver. Mit einer Stash Note. Logbuch GC5157W am Schneesee. Ha, weißt du, du warst der Letzte. Oder ihr. TFTC, ein schönes Rätsel. Axokuddel. Ah, die waren auch da. Was haben wir denn hier noch? Chaosmaker war auch da. Mhm. Besagter Bleistift liegt nicht bei. Stockente Nico Balu, Blaulichtmama. Mhm. Ausgemuggelt. 17. Ja, das war aber, überleg mal, der wird auch nicht oft gefunden, ne? Nee. Aber ist der so einfach. Ich glaube, der hat auch irgendwann mal die Zielkoordinate nochmal woanders hingelegt. Zweiter. Die FTFler kamen uns entgegen. Von 14 ist der. Im Team gefunden. Mhm. Team Haihappen. Sirius. Ach, guck. Alles Namen, die man kennt. Der Lutinger war auch da. Kaulquappe. Pensi, Yoga, Colas. Die habe ich jetzt auf dem. Die habe ich jetzt getroffen bei PS und Pedale. Mhm. Da kommt ja nächste Woche raus. PS und Pedale. Quasi schon fast fertig. Na gut. Ich könnte jetzt natürlich was schreiben. Schöne Geschichte. Klasse Rätsel. Mhm. Aber hey. So, alles schließen. Schließen Sie bitte jetzt. Fotografieren Sie nun. Räumen Sie bitte alles weg. Ich wusste, dass ich cashen gehe, die Handschuhe mitgenommen. Ja. Etwas moosig da drin, ne? Nee, ich greife ungern in so ein Laubzeugs ohne Grund, weil wegen Fuchsbandwurm und so ein Geschiss. Ja. Also ich habe eigentlich immer Handschuhe. Jung. Ja, dann. Mal gucken, ob es hier einen Weg heraus gibt. Ich muss jetzt mal was trinken. Ich hoffe, die Holde hat was. Ach, du wirst gefangen. Oh. Besten geradeaus, da zwischen den Bäumen durch, hinten auf dem Weg. Da so. Da so. Genau, da so. Da so. Ein Baumstumpf vorbei. Ein Baumstumpf links. Genau. Ja, genau so. Hier ist es etwas. Das ist der richtige Weg. Besser. Der ist besser. Nee, lass los. Ja. Sonst. Ah! Mann, Mann, Mann. Tidim. Und? Alles noch da? Alles noch da. Und war, ja, der Igel war auch noch da. Und wir waren tatsächlich die Letzten, die ihn aufgefunden haben. Der wird nicht so häufig. Ah, fühlst du dich gut so entlastet? Oh, was trinken? Ich muss eigentlich mal erst einen Schluck wegbringen. Gut, dass ich die Koordinate eingetragen hatte. Nächster Standort Notfallpunkt 12-9346-5GM. Da haben sie Bretter an den Baum gebunden. Oh. Aber in einer Höhe, wo ich am Baum nichts binden könnte. Vielleicht, um den zu schützen, wenn das Holz dagegen rutscht oder was? Ja, und alle anderen haben sie dann, das ist eine Buche, da den schützen wir mal, der Rest ist Unkraut oder was? Ja, das ist so albern. Das versteht wieder keiner. Da muss man nicht alles verstehen, wollte ich gerade sagen. Ne? Das ist so, So. Oder will man nicht, dass dahinter eine Eule brütet in so einem Loch oder, hier ist ein Ballon runtergekommen mal. Oh ja. Ja, das ist ja auch so eine Seuche. Ballons? Mit diesen. Mit Kärtchen dran? Diese, ne, die mit den, ich sag mal, die normalen, was ist das, Latex- oder Kautschukballons mit den Kärtchen dran, das ist ja noch schön. Aber weißt du, diese ich hab Geburtstag-Folienballons. Ja, aber das sind halt die das Zeug am längsten halten, ne? Ja, ja. Du hast Desinfektionsmittel. Ja, klar. Das ist gut, gib mir mal. Wo hier? Ja, nicht, dass die Venerie nicht drin ist, dann nicht. Andere Seite. Weil ich habe ja eben dieses Zeug da angefasst. Dieses Ach, und du hast auch Handschuhe mit. Habe ich gerade gesagt. Nur ein Jutsch. Danke. Dann hättest du doch auch die Dose rausnehmen können. Weil mir passen die ja nicht, die Handschuhe. Du warst doch immer Erster bei den Dosen. Dann habe ich gedacht, du hättest vielleicht auch welche mit. Nee. Ich wusste ja gar nicht, dass wir heute cachen gehen. Ich auch nicht. Aber in diesem Rucksack habe ich nämlich immer Handschuhe drin. Haben wir das vergessen zu erwähnen, letztes Wochenende? Klar. Außerdem war das vielleicht auch die Information gestern bei dem Wein. Dass my fault. Nee, kann auch sein, dass die Info einfach so weg ist. Oh, hier hat man ja einen schönen Ausblick. Guck mal. Ja. Wer ist das, der da hinten wohnt? Auf zwei einsame Häuser. Irgendwo in, keine Ahnung, was ist denn das für ein Dorf? Unterhalb des Braunen Berges. Der ist demnächst auch ein bisschen niedriger. Was da ist oben das? Ist ja noch ein Haus direkt an der Autobahn. Das ist Hückhausen, ja. Genau, das ist oben Hückhausen Richtung dieser. Ja, da ist die. Ja, ja. Ja, genau. Das ist Hückhausen. Ja. Ja, wohnen an der Autobahn, wie fein. Ja, ja, ist ja oben. Aber hier hört man so heute mal fast nicht. Das ist ja, der echt, Wind steht aus der anderen echt Richtung. Echt angenehm, ja. Ah, hier ist wieder das halbe Pferd verteilt. Ich sag immer, ich wünsche ja keinem was Böses, ne? Aber irgendwie mal eine Vollsperrung der A4. Mal für über Nacht. War noch nicht hier als damals der. Nee, Anjas Eltern haben aber hier gelebt. Ja, zu der Zeit. Aber da sind die alle unten über die Forster Straße gefahren. Und alle den Berg hoch, gib ihm, ne? Ja, wobei damals war ja mit gib ihm nicht so viel. Da gab es nicht viele Autos, die gib ihm konnten. Den Berg hoch. Lustig war, dass sie als erstes in Ründeroth da die eine Ecke von dem Haus abgefahren haben, die so ein Stück über der Straße steht. Da waren dann direkt so schraffierte Schilder dran. Ja, aber das ist jetzt nicht schön zu gehen mit dem groben Schotter. Nee, das ist ätzend. Und das noch blöder ist, wenn einem die Hose rutscht. Hast du keinen Gürtel? Nee, die hat keinen Gürtel. Die hat nur so eine komische Kordel. Eine Kordel. Hast du so eine Mönchshose oder? Das mit so einer komischen Kordel. So eine Schlupfhose. Ah. Ja, ist ja klar, dass sie dann rutscht. Ne? Die hat Schlupf. Allerdings. Die kuppelt nicht gut. Was ist denn hier mit der Reibfläche los? Fragen über Fragen. Ja, das ist leider der Nachteil meiner zwangsweisen Behosung. Wie soll ich sagen, Abnehmerei. Aber es gibt ich muss jetzt dringend mal Hosenträger mit Klipse. Ja. Und die könntest du ja nehmen. Hosenträger mit Klipse. Fuck! Ah. Weil, nee, auch ohne so. Es gibt welche mit richtig breiten Schulteraufliegern. Die schneiden nicht ein, aus Neopren. Da kannst du so eine 10-Kilo-Hose dranhängen und die kannst du, ohne dass dir die Schultern abfallen, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe schon mal darüber nachgedacht, so auf John Walton zu machen. Latzhose. Und dann? Ja, eine Latzhose rutscht ja nicht, weil die ja so die Hosenträger schon eingebaut hat quasi. Ja, aber die ist halt warm, ne? Das ist so. Und du kannst schlecht ein T-Shirt drüber tragen, weil das albern aussieht. Das sieht albern aus, stimmt. Frag mich nicht. Das Tor im Wald. Warum auch immer. Müsste ja nicht am Haarwinkel runtergehen, ne? Bitte? Ja. Üben fürs Geocachen. Ich denke, was steht der Junge da? Wenn sich eine Gelegenheit bietet, probieren wir mal dran rum. Versucht mal mit 0815. Ja, das ist lästig, ne? Auf mich zu warten, aber mein 2 habe ich schon. Und dann? Ja, die kriegst du hin. Wobei, wir sind ja jetzt gleich auch wieder zu Hause. Ne? Hier vorne ist schon die Helmerhausener Hütte. Da gehen wir dann drumherum. Und dann sind wir ruckzuck wieder da. Ich finde nur, den Weg, den wir jetzt zurückgehen, den rauf zu gehen, da oben hin, hier das Stück, dann bin ich jedes Mal so alle, dass ich lieber diesen langsamen Anstieg da hinten rauf mache über Forst. Ja, hier fliegen auch die Faulstecher. Was? Faulstecher? Ja, sind welche hier? Dann höre ich jetzt auf. Das mag ich ja gar nicht. Ich gebe auf. 6-2 unten. Und jetzt im Weggehen hörst du, wie das Schloss von dem Tor runterfällt. Ja. Pling. Was? Könnte. Nein. Da muss ich noch mal ein andermal. Wir kommen hier noch mal her. Ich kann's nicht mehr. Oh, ich habe das früher geübt. So Dinge machen die auf Potsdok auch, ne? Schlösser knacken. Ja. Schaltungen löten. Ja. Ja, Schlösser knacken ist eigentlich nicht das Problem. Also. Oder haben die wie gesagt, gemacht, die Dinger hier, ja, Lockpicking ist ja eigentlich eine Standardkunst für Geocacher. Ja. Und ich habe mit denen hier, also diese Arbus-Messing-Schlösser, ne? Ja. Die sind eher unproblematisch. Da habe ich auch abends so, weißt du, bist im Schlafzimmer, guckst Fernsehen, hast Schloss in der Hand, machst so fritt, fritt, fritt und irgendwann geht's dann auf. Also wenn du es mieten willst, kannst du da die Nummer anrufen. Dann kannst du hier die Helmerhausener und Hütte mieten. Aha. Schöne Location. Für ein Geocaching-Event. Mit, ja, zum Beispiel. Oder wenn man was so mal mit ein paar Leuten feiern will. Aha. Ich habe hier auch schon musiziert in dem Ding. Und da ist jetzt, ein Tor, oder? Genau. Da ist eine große Tür. Da ist so eine Flügeltür ist dahinter. Dann sperrst du hier die Läden auf. Ein Fenster hinter. Eine Bar also drin, also Zapfanlage ist, und so. Wenn Hagel angesagt ist, kann man hier mal eben das Auto parken. Ne? Und dann ja, wieso nicht? Sitzt hier schon wieder ein Faulstich? Oh ja, doch, da ist schon wieder einer. Ich gehe mal direkt weiter. Ja, überall Pferdekot. Tja, aber nee, das ist, da passen zwei Autos, da den scheiß Tisch weg. Und dann, wenn Hagel angesagt ist, mal eben die beiden Autos da parken. Ruhe. Ja, nett hier. Also hier habe ich schon so manche Feier mitgemacht, selber ausgerichtet noch nicht. Aber was die nehmen, weißt du nicht? Nee. Keine Ahnung. Aber es war immer schön. Hier ist ein Wasserbehälter, oder? Genau, ein Wasserbehälter. Es ist schlau, dann da so eine Feierhütte zu machen, weil man ganz genau weiß, dass die Zufahrt zum Wasserbehälter immer in Schuss gehalten wird. Die muss ja gewährleistet werden, genau. Ah. Tja, denn. Boah, guck mal, hier liegt schon eine tote Maus. Nicht reintreten. Wir haben sie erwischt. Hier, da ist der Löwe. Der Löwe? Der Löwe. Ja, ich fotografiere den mal selber. Ich habe hier ein Foto von dem Löwen. Ja, sind wir denn in Berlin? Das glaube ich nicht. So, das twittern wir dann mal. Nee, das taskieren wir dann mal. Taskieren wir? Ja. Tuskien. Folgenüberschrift. Cachen wider Willen. Keiner wusste, dass wir es tun. Überraschungscache. Ü-Cache. Wider Willen war es ja nicht. Nö. Da red mal die ersten ohne drei Jahre seiner Cacher-Karriere, wer wider Willen mitgegangen ist. Also, wenn du Geocacher sein möchtest, ne? Und deine Holde möchte das nicht, dann gehst du spazieren und machst auf dem Spazierengehen ja den ein oder anderen Cache. Und dann stellst du dich aber dumm an. Das heißt, du gehst irgendwo hin, weißt eigentlich schon quasi, wo das Ding ist und fängst an rumzusuchen. An den total falschen Stellen. Dann gibt es meistens noch so ein Spoilerbild. Das zeigst du deiner Holden und suchst weiter an den falschen Stellen. Und irgendwann findet sie es ja dann anhand des Spoilerbilds, weil es ja einfach zu lange dauert, auf dich Trottel zu warten. Und wenn das oft genug passiert, findet sie dann Spaß dran und cache dann schon mal mit, damit es schneller geht und zack hast du sie dran. So geht das. So? Genau. Und sich als Mann dumm anzustellen ist ja einfach. Ja, das geht ja. Ja, das. Ich bin ja auch der Meinung, wenn du dich so ein bisschen mehr so wie ein Kind benimmst, also so albern und musst betüttelt werden und so. Was ja auch nicht besonders schwer fällt. Nee, das spielt der Sache auch sehr gut in die Karten. Ist da unten Dornberg? Nee, das ist Kind und Co. Ach, Kind, ja, stimmt. Ach, hier sind wir wieder. Und jetzt geht's nur noch bergrunter? Jetzt geht's nur noch bergrunter. Da, schön bergrunter durchs Dunkel. Bergrunter und durch den Schatten. Das ist schön. Das gefällt. Wie viele Schritte haben wir? 8,1, das geht. Ja, weil morgen wird, wie gesagt, nicht sehr viel, glaube ich. Morgen ist hier und da ein bisschen schneiden und soll ja regnen. Sag mal. Ist aber nicht wahr, ey. Und du hast auch wieder einer am Arm sitzen. Moment mal. Wo? Weg? Bitte nicht. Also auf Regel Nummer 1, nicht verscheuchen, töten, weil die kommen wieder. Die fliegen dann von dir zu mir, das ist schlecht. Direkt töten, wenn denn töten. Das ich muss jetzt mal zur Killerfrau. Irgendwo um mich rum. Machen tot. Ja, ich sehe ihn nicht. Der ist auch schnell, der bleibt auch nicht stehen. Nee, hier ist er jetzt. Ja, dann muss er sich setzen. Am Bein. Ist er? Da. Gut, weg. Weil der wird uns weiter verfolgen. Wenn man ihn nicht tötet, kommt er hinterher. Der Frank lockt die an. Ich habe so auf schwarzem T-Shirt, auf schwarzer Schrift stehen, Landeverbot. Bitte landen Sie weiter rechts. Ihr Standort 12-9346-1 GM. Da können die nachher genau gucken, wo wir hergegangen sind. So. Dann machen wir ein Mystery draus. Ist ja auch so eine Sache, ne? Dann auf Komoot die Wanderung aufzeichnen, während gleichzeitig die Suche nach dem Cache stattfindet. Ich sehe sie nicht. Da war aber einer. Das Schlimmste, was wir mal hatten in Sachen Faulstiche, war, das war ein Cache hinten bei, ich komme auf den Namen, das ist da in der Nähe, wo die immer diese Bobbycar-Rennen fahren. Berg runter. Irgendwas mit Federrad da in der Gegend. Da, der muss doch irgendwo sein. Irgendwo ist er. Ich bin auf den Kap getreten. Scheiße. Nachher. Nee, ich sehe aber nichts mehr, du. Nö, war aber einer. Da hat sich noch ein Bein gesetzt. Ich merke den ja, wenn sie einen Arm anfliegen, du hörst es ja nicht, ne? Aber kurz nach dem Anfliegen kommt ja dann der Biss oder der Stich. Und da habe ich keinen Bock drauf, weil die Viecher übertragen auch Borreliose. Mhm. Das ist, also Zecken kannst du ja noch relativ gut finden und beseitigen. Aber so ein Faulstich und vor allen Dingen, ich bin allergisch dagegen. Ne? Also wenn mich so einer erwischt, wird er direkt dick. Dann kriege ich hier so ein Horn. Ja. Das ist nicht schön. Gerade solche, nee, wo war das? Das ist da bei Ich glaube, beim Much irgendwo. Hm. Ich weiß auch nicht. Und das war richtig schlimm. Wir sind dahergegangen, es waren 2 Kilometer zu Fuß von dem Wanderparkplatz bis zu diesem Cache. Der Cache hieß Widerstand. Mhm. Und wir hatten 16 erlegt. Boah. Auf den 2 Kilometern. Das war echt fies. Ja, war nicht schön. Ja, das ist dann doof, wenn du mehr damit beschäftigt bist, dir die Viecher abzuhalten. Ja, ja, nee, du gingst aber daher und hattest plötzlich da Viecher auf der Hose sitzen. Ja, dagegen ist ja auch nicht wirklich was gewachsen, oder? Nee. Also, ich sag mal. Ja, es gibt schon Mittel, die du auftragen kannst. Ich glaube, von Ortan gibt es so ein Zeug, das hilft so gegen Mücken und Zecken. Und ja. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Also, da hatte ich bis jetzt immer Glück mit. Und DEET, das geht auch. Also dieses Zeug, was die Amis damals in Vietnam genommen haben. Mhm. Aber das ist halt auch ein problematischer Wirkstoff. Ich wollte gerade sagen. Löst bei vielen Allergien aus. Und ich sage immer, wenn ich es vermeiden kann, mir irgendwas auf den Körper zu schmieren, ja, was jetzt nicht unbedingt nur Pflege oder Schutz ist, sondern was hier irgendwelche Wirkstoffe hat, Biozide, Insektizide, was weiß ich was, vermeide ich das ganz gern. Also ich hatte mal den Versuch gemacht mit dem Kokosöl, dick eingeseift, und die haben mich trotzdem gestochen. Böse. Ich hatte schon gedacht, die glitschen dran ab, aber nein. Dann hättest du dich vielleicht auch noch mit brauner Schuhcreme einschmieren sollen. Damit du auch wie eine Kokosnuss aussiehst. Ne? Weil so wissen die ja, hier, kulturelle Aneignung, der Kokosnuss ist gar keine auf Kokosnuss. Beinen. Der ist gar keine Kokosnuss. Blöder Sack. Das ist ein Mensch. Den stechen wir jetzt extra. Nochmal einfach nur so aus Laune. Richtig tief rein. Ja. So. Dummes Schwein. Ja, so ist das. So sind sie, die Insekten. Nicht nett. Die nehmen auch keine Rücksicht auf den Menschen. Genau. Deswegen, für die sind wir ja auch so ein Snack. Nur so ein Snack. Im Vorbeigehen. Mhm. To go, sozusagen. Ja, genau. Stich to go. Überhaupt nicht nett. Naja. Ich habe jetzt aber auch irgendwie keine Lust mehr am Gehen. Ja, irgendwann ist gut, ne? Ja, irgendwann macht es keinen Spaß mehr. Gerade so in so Gegenden, wo es diese Viecher gibt. Ne? Deswegen, das ist so, wenn ich genau weiß, irgendwo sind Pferde und ich muss schwitzen, da weiß ich schon, das ist schlecht. Pferde. Deswegen ist Sommer für mich Kühe. Eigentlich mehr so, nee, so. Ja. Das ist so die Zeit, die ich gar nicht so gern mag. Und es gibt so Gegenden, da gibt es halt Überpopulationen von diesen Viechern. Und es gibt Gegenden, da sind kaum welche. Aber noch schlimmer ist ja Hirschlausfliege, ne? Die sagt mir gar nichts. Die ist so klein. Ja. So ein paar Millimeter, hat 6 Beine, Flügel. Und die fliegt dich dann an. Und wenn sie dann eine potenzielle Stelle gefunden hat, dann schmeißt die ihre Flügel ab. Und haut dir so ein Ding rein, so wie das Zecken eben auch tun. Ja. Und dann bleibt die da. Auf die, und dann saugt die. Ja. Und dann macht die sich irgendwann, wenn sie genug gesaugt hat, vom Acker. Okay. Das Schlimme ist, nur die meisten Leute reagieren auf die sehr allergisch. Oh. Das gibt dann ähnlich große Flatschen wie wenn ich hier so eine Bremse erwischt. Nicht gut. Ich habe auch irgendwas im Haus. Mich hat jetzt einer ein Bein gestochen. Da habe ich jetzt auch 2 richtig große Dinger. Ich sehe auch manchmal was vom Fernseher her fliegen, aber es gibt zu viele Möglichkeiten, wo die sich dann im Dunkeln verstecken kann. Ja. Ich kriege die nicht, ich kann nur warten, bis die stirbt. Tja, wie nennen wir denn diese Episode? Die Insektizide? Wir reden ja mehr über Insekten als über irgendwas anderes. Das langweilt die Leute garantiert auch schön. Sind wir hier in der Nähe schon mal hergekommen? Mir kommt das Ding so bekannt vor, ja. So von da oben runter so irgendwie. Sind wir schon mal. Ich meine schon. Ja, ne? Ich meine, wir werden hier schon mal lang. Dieser Hänger, der kommt mir bekannt vor. Und dann sind wir hier um die Kurve. Und dann haben wir uns hier noch über irgendwas unterhalten mit den Mädels. Wir kamen von hier oben runter, meine ich. Ne? Und sind dann da. Genau, da gehen wir jetzt auch wieder. Und für die Verfolger, Achtung, Grundstück wird videoüberwacht. Ja. Unser Standort im Notfall 12-9347-2GM. Typ. Nee, genau. GM. Waren die hier nicht mit den Hunden? Standen die? Doch, die waren doch hier mit den Hunden, meine ich. Ne? Hier ist doch ein Hundeplatz. Nee. Ach, nee, du bist jetzt. Oder bin ich ganz woanders? Das war die Tour, wo wir oben am Steinbruch waren, ja, und dann am Hümmel runtergegangen sind beim Hundesport. Aber da war da auch so ein Hänger. Da stand auch ein Hänger, das ist richtig. Da stand ein Hänger, ja, da war auch Video überwacht. Richtig. Da war auch, und da stand auf dem Hänger auch noch irgendwas drauf. Ja. Der war mit irgendwas beschriftet. Aber nee, aber hier waren wir, glaube ich, auch schon. Das war die erste, wo wir an dem hässlichen Haus vorbei sind, oder? Was sind das hier für Ziegen? Mhm. Hallo Ziegen. Mäh. Die sind aber klein. Mäh. Die sind wohl gerade von ihren Eltern getrennt worden. Na gut, das ist jetzt Pech. Ziegenweise. So, aber Rundwanderweg der Dorfgemeinschaft Weiershagen e.V. Ja. Aber hier kann ich mich nicht dran erinnern. Nee, hier bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wir hier noch nicht lang. Hier war ich weil noch nicht. Ab hier können wir quasi einen Schnitt machen. Und herzlich willkommen bei Nachhall zu aus ehemals. Weil wir laufen jetzt direkt auf die ehemalige Weiershagener Kalkgrube zu. Ah. Von der aus eine Feldbahn oder Schmalspurbahn dann zur Kalkbrenne nach zur Weiershagener Kalkbrenne geführt hat. Aha. Und da die Leute angefangen haben, diese Grube nach und nach mit ihrem Müll zuzuschütten, hat man hier einen Zaun gesetzt. Und das ist also eine ehemalige Kalkgrube, ja, und später eine wilde Müllkippe. Nee, erst war die Umnutzung noch die, dass ein Schießsportverein, so, dich habe ich aber, dass ein Schießsportverein da so einen Schießstand unten in die Sohle von dem Steinbruch gemacht hat. Aha. Und dann, als der Schießsportverein da keine Nutzung mehr hatte, haben die Leute angefangen, alle krude Sachen zu machen. Aha. Und wenn man hier so durchpeilt, kann man so ein bisschen erahnen, wie das da... Also verdammt tief. Aha. Ein ordentlich tiefes Loch. Ein Tor. Ja, die nehmen sich schon mal die Freiheit, hier auch abzusperren. Hier war früher auch immer Weihnachtsbaumverkauf. Aha. Da ist so die, gab es die Weihnachtsbäumchen zu kaufen. Füttern verboten. Und die sind Weihnachtsbäume, die über sich selbst hinausgewachsen sind. Ja, aber es sind ja auch noch schöne andere da. Schöne da. Der hier da vorne, der erste, der hat ja eine sehr schöne lange Spitze. Hm. So, jetzt bin ich gespannt, ob das hier immer noch offen ist. Dann könnte man nämlich mal ein bisschen noch spinksen in die Grube hinein. Aha, hier liegen jetzt zwei Hölzer, das ist neu. Ah, da ist aber einer da. Hm? Da vorne steht so eine kleine Ape von Piaggio. Das heißt, der Eigner ist da, deswegen lasse ich den Zaun mal zu. Kann man da so auch so ein bisschen runterschauen. Ja, aber es ist aktiv. Ja, das haben die halt alles abgegraben. Also in dieser wirtschaftlichen Bedeutung der Wildtalbahn, da ist ein Foto von dieser Kalkgrube drin, halt von der Sohle aus rauf fotografiert auf den Hang. Und du siehst, die ist hier komplett eingezäunt. Ja. Und von unten, von der Talseite aus, da gibt es einen Zugang in die Grube rein, der im Sommer immer zuwächst, aber im Herbst, wenn das Laub da weg ist, dann kannst du da so mal reinschauen. Oder reingehen auch. Ist das Naturschutzgebiet? Das glaube ich nicht, aber es ist auf jeden Fall in Besitz von irgendwem. Ja gut, also es gibt hier nicht einen Meter. Da haben wir wieder dieses Aneignungsdelikt. Nee. Also grundsätzlich, nur weil jetzt irgendeinem irgendwas gehört, ja, heißt das ja nicht, dass du es nicht betreten darfst. Also das ist ja immer, hallo, das ist ja immer so eine Frage. Mhm. Das ist ja bei Wiesen. Das Rotwild woanders stehen? Habt ihr das Wild woanders stehen oder holt das wieder her? Nee, das ist unten. Ach, das ist unten. Okay. Dann gucken wir gleich mal. Das ist ja bei Wiesen genauso. Oder ja, wenn du einen Acker hast, der im Moment halt brach liegt, weil er gemäht ist oder so, darfst du ja auch drüber gehen oder durch den Wald. Ja. Ne? Das ist jetzt nicht das Problem. Und so ein Steinbruch, wenn da ein Weg reingeht und kein Schild steht, dass du nicht darfst, dann sehe ich das Problem auch nicht, außer es ist Naturschutzgebiet. Das wäre eine andere Nummer. Da müsste man noch ausfindig machen. Ja, da kann man aber hier ins Kartenwerk gucken, da siehst du es ja. Und falls nicht, könnten wir da einmal gucken gehen. Gerade im Herbst ist sowas immer schön. Ja, da muss man das machen. Oder wenn das auch vielleicht mal frisch gefroren hat. Mhm. Überall hängen Eiszapfen rum an den Steinen. Das macht auch eine schöne Kulisse. Das hat dann was. Hier wurde aber eifrig gemäht. Ja. Schön. Was ist denn hier oben? Ist hier so eine Party-Dings? Oder? Ja, das gehört irgendwie im Privat. Und da macht er mal seine Feier. Das war so ein bisschen auf Indianer ist das da gemacht. Ne? Mit so Wigwam und... Darf man nicht sagen, Frank. Toll. Du hast das I-Wort benutzt. Ja. Zack, Podcast verbrannt. Mann. Nee, meine Uhr vibriert. Guck mal, Ziel. Aha. Ah, ein Pokal. Das heißt, du... Ich habe jetzt Schrittziel. Alles andere ist jetzt Bonus. Jetzt kommt Bonus. Ja. Hier hängen sie dann auch immer hier diese... So Laternen dran. So Laternen hin, damit ihr den Weg findest. Genau. Mhm. Ja, nett. Und? Dann hat er die Stirn. Hier fährt er mit seiner Piaggio hoch. Ja. Man sollte nicht glauben, ne? Ja, aber mit was anderem hast du auch nicht viele Möglichkeiten. Weil wenn du hier mit einem normalen Auto kommst, dann hast du dir die Seite schon ziemlich angekratzt. Ne? Mhm. Wäre natürlich auch eine geile Strecke für ein World Rally Car. Aber wer will sich schon Lack verkratzen? Ja, unten hat er die stehen. Ich sehe sie aber hier auch nicht. Jetzt sind sie hochgelaufen, weil wegen uns sieht der hier nicht nach einem öffentlichen Weg aus. Ne? Ja, ist aber... Ist auch mal ziemlich weggerostet hier, ne? Die, die Leinen, die hier gespannt waren. Aber das sieht hier echt nicht nach dem Weg aus. Das sieht hier so nach Privatgelände aus, als würde sie hier einem über die Wiese laufen. Denke ich auch jedes Mal. Aber auf der Wanderkarte sogar als Weg eingezeichnet. Aha. Hier. Ach, guck mal hier. Königin und Frosch. Und Wein. Auch schön. Wir stützen das alles mal ab. Siehst du, wie das da oben weggeht? Dann hier mal neu aufgemauert und ja, dann so eine Baustelle, die schon mal länger existiert. Ist der alte Beton mal irgendwie gesackt. Das ist ja jetzt hier ein bisschen modernisiert, aber das soll das Pförtnerhaus gewesen sein zu dem Steinbruch. Den Anbau gab es dann noch nicht. Ne? Und dann ging hier eine Zuwegung rein in den Steinbruch. Und hier kamen dann auch die Schienen von der Kleinbahn raus, gingen da runter und gingen dann parallel zur Landstraße dann in die Kalkbrenne. Und dann haben die quasi die Steine, die sie hier gebrochen haben, direkt darüber gefahren und dann in den Ringofen geschmissen. Aha. So, und die Kalkbrenne war jetzt wo? Ja, Moment. Das kann man hier auch sehen. Das ist jetzt quasi Gelände von der Firma Kind und Co. Das habe ich jetzt nicht verstanden, wegen der Autos. Genau. Ist jetzt quasi. Warte mal, bis die Autos fahren, sonst hat das keinen Sinn. Also die Kalkbrenne steht auf jetzt auf dem Gelände, wo jetzt Firma Kind und Co. ist. Aha. Das heißt, siehst du, wo das Schild Fahrradweg da hinten ist? Ja. Da rein. Da steht jetzt eine Werkshalle von Kind. So, jetzt müssen wir mal sehen, dass wir hier rüberkommen, ohne überfahren zu werden. Irgendwie, ich glaube, ein Notarztwagen noch. Ja, dem, nicht, dass der sich seine Kundschaft selber beschafft. Also vorne braucht man keine Nummernschilder mehr. Sah jetzt so aus, ne? Ja, vorne war an dem Cabrio keins dran. Also den Teil der Aufnahme kannst du dann auch wegschmeißen. Entlang der Straße. Das ist dann auch ein älteres Haus, ne? Da oben das Fachwerkding. Da gab es auch irgendeinen Zusammenhang zu dem, dem Kalkabbau. Aber ich müsste noch mal recherchieren, welcher das war. Sieht nach so einem Steigerhaus aus oder so. So dieses typische von der Art her. Da vorne das gelbe Haus, das war die Gastwirtschaft, wo wo dann Leute eingekehrt sind, Arbeiter und Kaufleute und so. Kommt der Nächste. Mit Befackelung. Nicht gut. Mal gucken, ob er anmacht, wenn er da vorbeifährt. Nee. Nee. Dann hat er wahrscheinlich einen drin. Wenn die Kundschaft an Bord ist, dann bleibt der Lärm schon mal aus. Ja, sag ich ja, hat er einen drin. Was ist das denn da für ein Hang? Oh, da scheint aber ordentlich was. Dritte Rettungswagen. Nicht gut. Aber der Hang sieht ja spitze aus. Ja, ne? Das ist ja interessant also, gemacht. Das sah ja so aus wie rechts daneben, ne? Ja. Und dann hat hier der Anwohner da diese Bruchsteinmauern gebaut, die Pflanzen reingesetzt. Das ist echt schick. Der vierte Rettungswagen. Das erklärt vielleicht das Aufkommen der Krankenwagen. Die Zweiradfahrer. Das ist ja auch interessant. Diese Betonstütze, die da in den Hang reingeprügelt haben, ne? Ja. Mit vor allen Dingen so Anker reingetrieben. Das sieht ja fast aus, als würde die sich durchbiegen. Wollte gerade sagen, ne? Als ob das durchhängt, das Ding. Ja. Ja, da ist auch richtig Druck drauf. Ja. Wenn hier die Stützen ein bisschen abgesackt sind, so nach hier vorne hin. Ja. Ja, interessantes Bauwerk. Und das sieht ja, man sieht ja, dass dahinter Stein ist. Also, das ist jetzt auch nicht. Ja, da ist Fels. Das ist jetzt auch nicht, als hätte man hier. Was ist da hinten? Trachtenverein? Ja. Die machen aber auch irgendwas. Der nimmt was auf. Hier ist ein bisschen was bemalt. Ja. Vier sind gefahren. Wir hatten Notarzt und ja. Und da vorne, da steht noch Trachtenverein, Rennleitung. Ja. Nicht gut. War der das? Ja. Ja, der hat mich angeguckt wie ein Auto, als wir da lang liefen. Ja, klar. Ja, der ist als Wanderweg eingezeichnet in der Karte. Habe ich fotografiert. Ja. Also manchmal zieht er so eine Kette, dann ist das zum Dummkopfstraum. Okay. Wenn du an den Apfelbäumen vorbei bist, ist da eine Kette. Okay. Und dann sind wir auch wieder zurückgegangen, aber so hören die auf. Ja, das mit der Kette ist fragwürdig, weil auf der Wanderkarte vom Sauerländischen Gebirgsverein ist das als Wanderweg eingezeichnet. Und den darf er eigentlich nicht ohne Grund sperren. Also wenn der Sauerländische Gebirgsverein was aufmalt, ist das die eine Sache. Ja. Aber wenn in der Topokarte das Ding als Weg eingezeichnet ist, ja, dann ist das was anderes. Ist hier der Schatz des Elfenfürsten, war das nicht der? Ja. Der war das. Und ich meine, das ist sowohl als auch. Ist. Auch in der topografischen Karte findest du das als Weg. Wo die Startdose unter der Brücke war. Ja, genau. Ich weiß nicht. Ja, es waren welche der ersten. Ja, irgendeine Geburtstagsrunde irgendwie haben wir zumindest angefangen. Aber den haben wir doch auch gefunden. Ja, aber wir haben den mal angefangen. Hatte der nicht diese. Hi. Hallo. Ja, genau, das war. Genau, die war das. Geht ja schon wieder einen Berg rauf. Ja. Hui! Da. Nee, Schuhe. Schuhe und. Ich mach jetzt direkt. Der Holzkohle innen. Ach was. Du befeuerst das Ding ohne mich. Unglaublich. Jetzt befeuert. Ja. Die Befeuerung der Waschtrommel. Grillanzünder. Jetzt geht's ab. Läuft noch die Aufnahme? Bei mir läuft die noch, ja. Bei mir nicht mehr. Ich sehe das. Du hast ja kein Mikro dran. Ja, mache ich jetzt auch gleich. Aber ich muss ja noch was dazu sagen, wie du hier. Meine. Ernsthaft? Hast du keinen Grillkamin? So ein. Ja, musst du dir mal besorgen. Also hier dieses Spritzzeug da drauf zu tun, das ist doch total unlecker. Auch nicht meine favorisierte Methode. Weil ich empfinde es immer als sehr schön, ohne dieses Petroleumzeug dann einfach nur diesen Kamin drauf zu tun und einen Anzünder rein. Dann zündet das da ja durch die Hitze durch. Und dann schützt du das nachher nur noch außen. Alles ist schick. Er hat Feuer gemacht. Ja, ich mag das. Wenn es schnell gehen soll, sag ich mal. Ne? Warum hast du es eilig? Wenn ich richtig Zeit habe. Ja, aber hast du es eilig? Ja, ich habe Hunger. Ach so. Ich muss sehen, dass ich was zu essen kriege. So, das kann der ohne mich. Ja. Jetzt mal Käffchen. Ja, und ich mache jetzt mal aus. Naja, ja, da waren wir eine gute Zeit unterwegs und anschließend saßen wir dann hier noch gemütlich auf der Terrasse herum. haben Dinge gegrillt und andere Dinge getrunken und ja, das war schön, uns gut unterhalten, viel geschwätzt und ja, das ist total, total toll gewesen. Ein schöner Samstag. Dem ist nichts hinzuzufügen. Naja, außer dass wir vortrefflich bewirtet wurden, sowohl geschmacklich als auch mengenmäßig, weshalb ich nicht vom Fleische fiel und auch demnächst den feisten Körper den Hang raufschleppen muss. Und mit dieser Erkenntnis endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 149 vom 3.8.2023. Wir danken fürs Zuhören, bleibt gesund und uns gewogen.